In einem kleinen, wackeligen Bretterverschlag horst unruhig auf der Toilette. Habe nun ach, Försterei, Molkerei und Landwirtschaft und leider auch Schlachterei mir nichts als Ärger eingebracht. Da sitze ich nur, ne armer Bauer. Ich bin schon dumm, werd nicht mehr schlauer, verrichte ja mein Großgeschäft, noch eh der Hund zum Morgen kläfft. Dem Hahne fiel dies wahrlich schwer, drum musste bald ein neuer her. Der alte liegt noch schwer im Magen, so stellen sich mir ein paar Fragen. Im schicksalhaften bösen Hohn bin ich der dumme, dumme Sohn. Die Arbeit ist zwar gut geschafft, weder mit Fleiß noch Leidenschaft. Und bin ich dümmer als alle Affen, muss etwas mich noch dümmer machen. Oh Mond, auch heute scheinst du mir, bist auch nicht besser als ein Tier. Oder? Dem Tiere bin ich wohl bekannt, ist keines mehr hier weggerannt. Nun bin ich ihnen ein Genosse und lebe hoch im Bauernschlosse, bin General und Feldmarschall, bin das Gesetz hier überall. So kann das Vieh mich unterstützen, es kann mir gut zum Fleische nützen. Drum wandert es nach vielen Tagen geradewegs in meinen Magen. Ja. Und wenn man glaubt, es geht nicht schlimmer, zeigt sich mir Mondenschimmer. Nur hinter Feuer ist graue Asche, die gute alte volle Flasche. Des Vaters Erb, so trank er meist den hochgelobten Kräutergeist. Es reift der Schnaps, es reift die Zeit, macht ihn zum Trunke mir bereit. Soll ich die Flasche nun entleeren, den letzten Rest des Hirns entbehren? Die Wirkung wäre gar wunderbar, denn alle Träume werden wahr. Trink mich! Oh, du böser Geist, auch wenn du mir Erfüllung heißt. Trink mich! Halt die Fresse, Knecht, nach deinem Trunke wär mir schlecht. Trink mich! Überredet, Freund. Drum hat das Schicksal uns vereint, so stürz ich dein Innerl leer, auf das ich klug bin nimmermehr. Boah, meine Fresse, schmeckt das gut? Es schmeckt gar wie das Götterblut. Ach du Scheiße, es knallt rein! Herein? Guten Tag, Horst, mein Bauer. Die Ämter sind schon wieder sauer, dass dein Ertrag zu wenig sei, drum schickten sie mich schnell vorbei. Ich muss den ganzen Tag lang racken, von einem Ort zum anderen spacken, und doch will Vieh und Feld nix geben. Damit müsst ihr nun mal leben. Wir waren gnädig genug, doch soll's nicht an mir liegen. Ehe ich dir nehme deinen Pflug, gib etwas, um mich zu befrieden. So nimm dies an und erfreue dich daran. Ich hoffe, hoch ist der Genuss, dass ich dich nicht mehr sehen muss. Ich gehe nun, ich danke dir. Ich brauche nun Zeit allein. Und eines sag ich, das Stofftier wird mir eine Freude sein. Auf dass die Stones wie früher rocken. Uli geht jetzt Teddy zocken.